kleiner Welt bei Psychopathen ging. Fing an zu rappen mit den Älteren von Harlequins. Man nannte mich Enrique bei meinem Vornamen. Ich sah in dem MC-Ding eine Sportart. Ging auf die Battles, dort lernte ich hübsche Mädchen kennen. Und bumste kurz darauf bei Erdkunde die Lehrerin. Nachhilfe war Blashilfe, ihr Name war Ana Luisa. Wir trafen uns danach nach Bayern in Palma am Ballermann wieder. Oh shit, dieser Ballermann wieder. Denn ich was täglich trug, mehr Gummis als Geld in den japanischen Jeans von Ebisu. Wochenenden in Discos, ständig wechsel ich Outfits. Lange vor der Zeit, als die Korken knallten und Gangster-Rapper in Bau gingen. Steffen Jakob, Legende von Stutti, nicht Escobar, doch Hände voll Fuffis. Besser du duckst dich, wenn du den Schuss siehst, er war G, wie das Sample von Gucci. Ich ging weg, doch vergaß nie, woher ich kam. Deshalb trage ich sowas seit Jahren, wie Versace oder Balmain. Yeah, ich komm vom Milieu, lebe Milieu, atme Milieu. Ich trinke Milieu, rede Milieu, schlafe Milieu. Ich drehe Milieu, meine Runden, mein Bruder, ich schlafe Milieu. Die Schwarze war schön, sie brach mir als erste das Herz im Milieu. Ich komm vom Milieu, lebe Milieu, atme Milieu. Ich trinke Milieu, rede Milieu, schlafe Milieu. Ich drehe Milieu, meine Runden, mein Bruder, ich schlafe Milieu. Die Schwarze war schön, sie brach mir als erste das Herz im Milieu. Ich wollte nie das werden, was die anderen waren. Alle deine Helden sterben vor der Kamera. Meine Brüder gingen von uns in real life. Dann kommst du aus der Gosse, bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Die Haare voll Gel, die Rolex am Glänzen, die Waffe bequem. Louis Vuitton, Tasche voll Geld, Kohle nach Zahlen in der Nacht abgezählt. Das Hemd ist gebügelt, Schuhe geputzt, rein ins Casino, hoch in meinen Schuss. Der Barfrau Hai, dem Direktor, hallo, ich will, dass man die große Kugel benutzt. Spiel Zero, volles Risiko für 4000 der Wurf. Während die Rapper in Deutschland sich weiter ihr Bier kaufen auf Durst. Meine Frauen sind aus US-Katalogen. Heiratsantrag vom Kardiologen. Bulgari-Ringe, Cartier-Uhren. Bitte sag mir nochmal, wer Kaderlot ist. Keine Fahrradtour nach Danzig mit Kokain. Was bringt es mir für 40 zu nehmen, dann 20 mit zu verdienen? Große Städte, helle Lichter. Ihr seid immer noch alle dieselben Wichser. Typen, die mit 30 beim AWO und lasst euch alle von den Eltern füttern. Ich war ein Vater für die Leute, die ich traf. Wie die Leute, die ich traf. Denn ab heute schieß ich scharf. Meine echte Familie, sie konnte sich nie an die Sprache gewöhnen. Doch ich küsse die Stirn meines Bruders und weinte in der Stapel Milieu. Ich komm vom Milieu, lebe Milieu, atme Milieu. Ich trinke Milieu, rede Milieu, schlafe Milieu. Ich drehe Milieu, meine Runden, mein Bruder, ich schlafe Milieu. Die Schwarze war schön, sie brach mir als erste das Herz im Milieu. Ich komm vom Milieu, lebe Milieu, atme Milieu. Ich trinke Milieu, rede Milieu, schlafe Milieu. Ich drehe Milieu, meine Runden, mein Bruder, ich schlafe Milieu. Ich wollte nie das werden, was die anderen waren. Alle deine Helden sterben vor der Kamera. Meine Brüder gingen von uns in real life. Dann kommst du aus der Gosse, bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Ich komm vom Milieu, lebe Milieu, atme Milieu. Ich trinke Milieu, rede Milieu, schlafe Milieu. Ich drehe Milieu, meine Runden, mein Bruder, ich schlafe Milieu. Die Schwarze war schön, sie brach mir als erste das Herz im Milieu. Ich komm vom Milieu, lebe Milieu, atme Milieu. Ich trinke Milieu, rede Milieu, schlafe Milieu. Ich drehe Milieu, meine Runden, mein Bruder, ich schlafe Milieu. Die Schwarze war schön, sie brach mir als erste das Herz im Milieu.